Wir sind wieder da, Bratta. Chiron Abala, miese Paarzahler, Schlaghammer, Basshammer. Ist der Hammer, Hammer, Hammer. Ist der Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start, baby. Ihr Kackspalten leistet seine Ratsammer. Denn diese beiden kommen mit dem Schlaghammer. Ist der Hammer, Hammer, Hammer. Ist der Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start, baby. Du lockst mir mal die Lotion auf, ich flex Parts. Zerfuck, jetzt grad Blender. Rapper, bang, bam. Songs auf on F, knall. Stresser, weg da. Denn dann Shepard's Perma, Mad-Man. Wie in England, Eric Cantona. Wirst du abgetreten, krank im Schädel, es wird asozial. Nach Heubelar, Spirdalei, aufpassen, zu schräg, Fuß C in deinen Augapfel. Laut Aussage, drauf haben mögen es ja viele, doch es kann irgendwann passieren, das bis abgefuckte Tiere. Will krank in der Birne, balla, balla, balla, alle. Dich in dem Wald entführen, im Dark Dari, Panzer, Jeep, 10 Kilo, Jejo. Alla Tifa, Sahbe, ab hier wird's Pilegro. Danger, wie ein schlechter Hollywood-Streifen, ich roll über Leichen, denn ich muss Kombis begleichen. Wir sind wieder da, Bratta, Chiron Abala, miese Paarzahler, Schlaghammer, Wasserblatt. Ist der Hammer, Hammer, Hammer, ist der Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start, Baby. Ihr Kackspalten leistet seine Ratsammer, denn diese beiden kommen mit dem Schlaghammer. Ist der Hammer, Hammer, Hammer, ist der Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start, Baby. Roll durch den Zoll im A8-Long, Cabron, Che Abostrof, Aslakon, Trosson, Katrevon, Son Pison, Nitro, dritte LP, Hot Web für die Siedlung. Platz ist Game VJ in den 80s, AZZLA, Ganja was the case, bitch. Schick euch auf H-Trips, die Pink Floyd, another brick in the wall, M3, bring the noise. Hier geht's um Kampf mit Haschpreisen, Schlägereien, Anzeigen und die ganze Bandbreite. Langzeit, Chain, Tepulé, nenn es Collateral Damage, Boys in the Hood, Menace to Society. Born, I'm on fire, wie Super Saiyajin, von Heisenrapp bis KKW. Bruder Herr Schmitz, von Xen und Licht, patrouille ich mit JJ Sticks, Edo Sick. Wir sind wieder da, Bratta, Chiron Abala, miese Paarzahler, Schlaghammer, Wasserblatt. Ist der Hammer, Hammer, Hammer, ist der Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start, Baby. Ihr Kackspalten leistet seine Ratsammer, denn diese beiden kommen mit dem Schlaghammer. Ist der Hammer, Hammer, Hammer, ist der Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start, Baby. Hulliard, was geht? Da ist so ein Typ in der Stadt, der hat was aus ihm. Ich gehört. Bismarckstraße 21. Er heißt Frank. Bon chance, du weißt. Bruder, alles klar bei dir? Ja, geht, bei dir. Geht's. Alles klar, Digga. Alles klar, Mann. Leute, bei euch. Was kann ich für euch tun? Was mit dieser Bon chance?